WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Angelina. Hallo. Und die Angelina ist 20 Jahre alt. Genau, hallo. Sehr schön, hallo. Bei mir geht es um das Thema Leben nach dem Tod. Mhm. Und zwar ist meine Oma vor 12 Jahren gestorben, da war ich 8. Mhm. Und ich hatte eine sehr starke Bindung zu ihr. Also ich sag mal, es war eigentlich meine Bezugsperson und ist auch immer noch so der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mhm. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, 1 oder 2 Tage, nachdem sie gestorben ist, stand ich bei uns im Badezimmer in der Wohnung. Und er muss dazu wissen, sie hat gegenüber von uns direkt gewohnt, von mir und meiner Mutter. Stand im Badezimmer und dann war so ein, kam da so ein leichter Windzug und hab dann nach links geguckt und hab dann so eine, wie so eine weiße Gestalt, also so ein weißes Etwas einfach, wegbewegen sehen. Das war auch nur so ein Bruchteil einer Sekunde. Da kann ich mich einfach immer noch dran erinnern und ich hatte damals auch schon das Gefühl, dass sie sich irgendwie erst dann so richtig verabschiedet hat, so nach dem Motto, jetzt bin ich weg und also gar nicht so nach dem, als der Tod festgestellt worden ist im medizinischen Sinne, sondern erst so später danach. Aha. Solche Erlebnisse haben viele Menschen mit engen Angehörigen. Da das so viele erzählen, muss vielleicht irgendetwas dran sein, wie immer man das auch erklärt. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht erklären. Ja. Du hast es erlebt und das ist das Entscheidende für dich. Nun ist das Ganze 12 Jahre her, sagst du, und deine Oma ist immer noch so eine wichtige Person für dich. Genau. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe letztens, ich wohne in einer WG, und ich hatte eine WG-Mitbewohnerin, mit der ich überhaupt nicht zurechtkam. Ich habe mich total unsicher und hier auch einsam gefühlt. Und irgendwann bin ich dann wieder, ich bin vorläufig ausgezogen, bin dann einen Monat später wieder eingezogen. Und ich habe in meinem Zimmer so kleine weiße Wandschränke und die sind so ungefähr auf Kniehöhe. Und in dem einen Schrank habe ich eine Schürze von ihr, die sie mir genäht hatte, da war ich ungefähr 6, glaube ich, weil wir immer zusammen gebacken haben. Und die habe ich noch in der Tüte aufbewahrt. Also ist auch ihre Tüte gewesen und ist auch noch ihre Schürze mit drin. Und die habe ich da unten verstaut. Mhm. Und irgendwann wollte ich diesen Wandschrank dann eben ausräumen. Und dann habe ich ihn aufgemacht. Und dann kam mir einfach, auch da kam mir was Weißes entgegen. Also das war wie so Transparentpapierschnipsel. Also ich hatte das Gefühl, also es ist irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Und ich habe erst gedacht, ob es Staub ist oder ob es, weiß ich nicht, irgendwas anderes ist. Aber ich habe den Schrank dann zugemacht und es war nichts. Und ich habe auch erst gedacht, vielleicht ist es irgendwie vom Kreislaufen, ist zu schnell hochgekommen. Aber dann habe ich das nochmal aufgemacht und dasselbe irgendwie wieder passiert. Dann war es mir ein bisschen unheimlich und dann habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Also du meinst, dass deine Oma nach diesen 12 Jahren nochmal irgendwie in Erscheinung tritt bei dir? Ja, genau. Also ich glaube, es ist immer so, wenn ich mich besonders einsam fühle oder irgendwie traurig bin oder so, dann habe ich schon das Gefühl, da ist jemand. Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt die Frage, was in deinem Kopf stattfindet, ob das real ist oder ob das eine Vision ist, die du hast, aufgrund der engen Bindung zu deiner Oma. Erzähl mir mal ein bisschen was über die Schürze. Da ist eine Schürze von dir, die deine Oma für dich gemacht hat, genäht hat. Und eine Schürze von deiner Oma. Genau. Das war ihre eigene. Und die beiden verwahrst du so miteinander auf? Ja, die habe ich zusammen seit, auch seit ihrem Tod, habe ich die in dieser Tüte verpackt und. In einer Plastiktüte? Ja, genau. Ja. So. Warum hast du das so, das ist ja fast schon wie so eine Reliquie, warum hast du das so verpackt? Ich glaube, ich wollte einfach einen Teil von ihr noch bei mir behalten. Und wenn ich habe das in dieser Tüte verpackt, weil einfach immer, wenn ich es aufmache, ist immer noch der Geruch, also ist immer noch genau ihr Geruch, der da drin. Ehrlich, nach 12 Jahren noch in der Plastiktüte? Ja, tatsächlich. Echt? Ja, und deswegen, also ich mache es auch nicht allzu oft auf, aber ja. Wenn man so ausgerichtet ist, wie du es bist, du denkst da viel dran, du beschäftigst dich damit, du hast sogar den Eindruck, dass da irgendwas noch dir widerfährt. Hast du mal irgendwie versucht, zu einem Medium zu gehen und Kontakt aufzunehmen mit dem Jenseits? Ja, das habe ich, als ich 18 geworden bin, also das ist ja erst dann möglich gewesen, da habe ich das dann auch direkt gemacht, weil ich dann auch irgendwann mal an dem Punkt angekommen bin, also ich kam die ganzen Jahre damit überhaupt nicht zurecht. Also mich hat die Trauer auch komplett übermannt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich gesagt, irgendwo ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich auch was machen muss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, entweder gehst du zu so einem Medium oder du gehst zu einem Psychologen. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, probierst du es mal mit dem Medium aus. Erst zum Medium und dann zum Psychologen. Ja, richtig. Ja, ich dachte mir, vielleicht bringt es ja wirklich was. Und da war ich dann auch und es wurde auch Kontakt hergestellt. Das hat mir schon sehr geholfen. Also ja, was für ein Kontakt war denn das? Ja, also ich bin da hingegangen, um mir, also ich habe ich will jetzt nicht Behandlung sagen, das ist so halb gewesen. Also ich habe zur Hälfte mir die Karten liegen lassen und zur anderen Hälfte eben dieses Mediale gemacht. Und das kam dann aber so zwischendrin. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt kommt der Teil mit dem Medium und vorher der andere Teil. Hat das Medium denn gesagt oder vorgegeben, dass es Kontakt zu deiner Oma im Jenseits hat? Nein. Nein. Also wozu dann das Medium? Also wenn schon dann richtig, aber ja, also es war wie folgt: diese Dame, die das gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, sie guckt mich an und redet mit mir. Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sie gar nicht mit mir redete, sondern durch mich durchguckte quasi. Mhm. Und dann mir gesagt hat, dass eine Frau hereinkommt und die dann beschrieben hat. Mhm. Und das war halt sehr detailgetreu, sag ich mal. Also so, wie sie zum Ende, da relativ zum Ende hin gewesen ist, ausgesehen hat. Ja. Hattest du vorher ein bisschen erzählt über deine Oma? Nee. Das hatte ich auch, das hatte sie mir aber auch gesagt, dass sie das nicht möchte, weil das beeinflussbar sein kann. Mhm. Und deswegen war das auch wirklich kein Thema. Was hast du bezahlt für diese Sitzung? 50 Euro. Ja. Ja. Und hat es dir was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also, kannst du sagen, ich mein, was? Ich glaube auch, dass das, wie du schon sagtest, ein großer Teil von Glaube ist. Also ich glaube, man muss da wirklich hinterstehen und man muss sich darauf einlassen können. Aber mir hat es in dem Sinne was gebracht, dass ich das Gefühl habe, sie ist noch da. Hm. Sie sieht meine Entwicklung und das, was ich mache, das ist noch so ein Teil, sie ist einfach irgendwie mit dabei. Hm. Aber wenn man so eine tiefe Bindung zu einem Menschen hatte und der verstorben ist, dann kann man dieses Gefühl ja auch ohne ein Medium haben. Ja, das stimmt. Also das stimmt natürlich, aber ich wusste ja vorher nicht, ob da jemand ist. Ja. Oder bist du geneigt, nochmal zu so einer Person zu gehen? Nein. Nee. Okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ich glaube ja, Angelina, dass, also ich glaube an sowas nicht, dass man Kontakt zum Jenseits aufnehmen kann. Ich halte das alles für Quatsch, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich rede den Menschen nicht rein, die so etwas empfinden und nehme das auch ernst. Wenn die das für sich so sehen und erleben, ist es auch gut. Ja. Dennoch glaube ich, ich weiß nicht, wir alle wissen nicht, ob es ein Jenseits gibt. Wir alle wissen nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Sollte es ein Leben nach dem Tod geben und ein Jenseits, wäre es vielleicht auch gut, wenn wir die Toten einfach in Ruhe lassen. Ja, das stimmt. Das stimmt zwar, aber ja, ich weiß nicht, ob das so eine Ruhestörung wäre. Also ich weiß auch nicht, ich, ich bin dann, also ganz ehrlich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, ob es jetzt wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Mensch uns weiterhin begleitet und uns sieht. Also das war einfach meine... meine Einstellung dazu. Ja, es kann ja auch sein, dass das einfach diese große Liebe, die dich verbunden hat mit deiner Oma, dass die einfach nachwirkt, vielleicht sogar dein ganzes Leben nachwirkt. So kann man es ja auch, so kann man es ja auch sehen. Ich finde es immer dann bedenklich, wenn einen das total beschäftigt, wenn man nur noch daran denkt und wenn das ganze Leben und das ganze Denken sich nur noch darum kreist. Das ist bei dir aber nicht so. Nee, also das war wahrscheinlich sogar bis zu dem Punkt vor 2 Jahren so. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es muss irgendwie was passieren, weil das war dann schon auch irgendwie grenzwertig. Also ich habe mich halt nachts auch immer, glaube ich, in den Schlaf geweint. Also für mich war das, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und danach hat sich das einfach komplett gewandelt. Ach so, ja, dann ist natürlich dagegen gar nichts einzuwenden. Da war das so eine Art Therapie sogar, diese Begegnung. Ja, genau. Also so habe ich es auch gesehen, ja. Ja, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und dann war der Weg vielleicht besser, dahin zu gehen, als zum Psychologen. Insofern hast du da richtig gehandelt. Ja, deswegen hat es mir viel gebracht und deswegen wollte ich das auch mal, weitergeben. Vielleicht bringt ja irgendjemandem was. Ja. Angelina, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. So, liebe Leute, 1.12 Uhr haben wir und es geht schon weiter mit dem Heiko. Heiko ist 52, guten Morgen. Hallo, guten Heiko. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Heiko. Hi. Was geht's bei dir? Ja, das ist eine etwas vertrackte Situation. Nein, vertraglich, doch ein wenig vertrackt schon. Ich bin 26 Jahre verheiratet bei meiner Frau, sehr liebevoll und sehr freundlich und sehr glücklich. Nur, sie schläft gerade nebenan beim Nachbarn. Sie schläft gerade nebenan beim Nachbarn. Auch jetzt in diesem Moment? Jetzt in diesem Moment. Wohnt ihr in einem Mehrfamilienhaus? Das ist ein Mehrfamilienhaus, kann ich auch kurz erklären. Also um gleich ein bisschen ein paar Fragen vorab zu nehmen. Sie hat sich verliebt in ihn, das hat sie mir gesagt. Und da haben wir drüber geredet und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Mädel, dann geh doch hin. Wir sind glücklich miteinander, sie liebt mich nach wie vor, das hat sie mir auch gesagt. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, du kannst mir nichts wegnehmen, geh dorthin, du kannst nur reicher zurückkommen. Und dann waren wir heute Abend zum Abendessen dort bei ihr, sie hat gekocht bei ihm und ich war mit dabei. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt rüber und wenn du magst, bleib da und sei morgen früh wieder bei mir. Das heißt, sie ist heute das erste Mal bei ihm? Nein, das zweite Mal. Das zweite Mal. Quasi wohnt ihr Wand an Wand? Wand an Wand. Um es mal platt auszudrücken, die poppen nebenan und du telefonierst mit mir. Nein, sie schläft bei ihm, nicht mit ihm. Also davon gehe ich erstmal aus und das hat sie mir dann auch gesagt. Es ist wichtig, dass er für sie da ist und sie für ihn auch da sein kann. Aber so laufen soll da nichts. Okay, man weiß ja nicht... Die kuscheln zumindest ein bisschen. Mit Sicherheit. Ja. Ja, hat sie mir auch erklärt. Sie hatten heute Nacht Löffelchen gemacht. Und das war alles sehr nett. Was hat sie gemacht? Sie haben wirklich gekuschelt miteinander. Wie lange läuft denn diese Sache schon? Ja, ich war jetzt längere Zeit unterwegs und da war sie sehr oft drüben und sie verstehen sich auch wirklich blenden und das weiß ich auch. Ich komme mit ihm auch sehr gut klar. Der wohnt alleine, der hat keine Partner. Er wohnt allein, ja. Die Frau, er wohnt allein. Mhm, gut. So ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr? Weiß nicht. 2-3 Monate oder sagen wir mal so intensiv, dass er bei ihm ist, eher so... Ein Monat, also immer wieder drüben sitzt, Kaffee trinken oder auch ich, wenn ich nach Hause, ich gehe mal rasch lieber einen Kaffee trinken. Das ist alles süß und schön, aber dann verlieben sich die beiden, er sieht gut aus. Wie hast du das denn gemerkt, dass da nur mehr ist zwischen den beiden als nur eine Freundschaft? Dass sie halt dauernd rüberzieht zu ihm. Hat sie es dir dann irgendwann von sich aus klar gesagt? Ja, wir waren am Wochenende weg und da hat sie mir erzählt, ich habe mich verliebt. Ich sag, Mädchen, das ist ja nichts Neues, habe ich schon lange mitgekriegt. Also so lügen kann man nach 26 Jahren nicht, dass ich das nicht mitbekomme. Du hast aber Nerven. du nimmst das so ganz locker hin und bietest sogar heute Abend noch an, dann bleib du mal drüben. Na, habe ich ihr ja, nein, ich habe es ihr ja vor 3 Tagen schon angeboten. Dann ja, geh doch hin und bleib da über Nacht, kuschelt, macht, was ihr wollt. Bist du nicht eifersüchtig? Nein. Nein. Auch wenn die miteinander heute Nacht schlafen, auch nicht eifersüchtig? Und nein, warum? Warum? Warum sollte ich eifersüchtig sein? Eifersucht kann man ja doch nur haben, wenn ich irgendwelche Verlustängste habe oder so, und die habe ich nicht. Woher bist du da so sicher? Was soll mir verlustig gehen? Na, sie. Ich will sie ja nicht einreden, aber ich meine, es könnte ja sein, dass sie, nein, dass sie sich so in ihn verliebt, dass sie dich... Sie ist mein bester Freund, eine Frau, die ich liebe. Und wenn sie einen anderen liebt und dabei glücklich ist, alles, was ich will, ist doch, dass sie glücklich ist. Darf ich Jesus zu dir sagen? Darfst du, gerne, ja. Aber das stimmt nicht. Habt ihr denn noch... Nein, Sex? Halt, lass mich fragen, wichtig. Ich weiß, was du meinst, aber es hat was von diesen Gedanken, ja. Habt ihr noch Sex miteinander? Ja, natürlich. Ja, so natürlich war das jetzt nicht. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht... Nein, ja, selbstverständlich und sehr gut sogar. Und dann macht dich das nicht eifersüchtig, die Vorstellung nebenan, zwei... Nein, Eifersucht, nein, Domian, das ist ja genau das, was... Deswegen rufe ich ja an, weil solche Situationen gibt es ja zu Tausenden, aber... Ich will es dir nicht einreden, wirklich. Ich hatte auch schon zu deinem Regisseur gesagt, es geht darum, vielleicht ist das mal hilfreich für den einen oder anderen, wie man auch damit umgehen kann. Absolut, das ist natürlich nur sehr... Das war so mein Gedanke oder meine Intention, überhaupt anzurufen. Also sie hatte mir das gesagt, dass sie verliebt ist, und ich habe ihr erklärt, pass auf Mädchen, Mädel, Schatzi, wenn dich das reicher macht und ich dir das nicht geben kann, dann nimm es mit. Ja. Das kann unsere Beziehung nur gut tun, letztlich. Wie gesagt, weil mir nimmt es nichts, ja? Ja. Und sie macht es reicher. Und das war mein wirklicher Gedanke. Und darf ich was ganz? Bin ich gern bereit, hier nach Hause zu gehen, mein Bierchen zu trinken und Domi anzugucken. Ganz alleine. Die zwei, die schnuppeln schon seit 3 Stunden. Darf ich was ganz Frevelhaftes fragen? Aber bitte. Turnt es dich vielleicht ein bisschen sogar an? Habe ich schon drüber nachgedacht, ja. Und was ist das Resultat des Nachdenkens? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Ein wenig, ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich, der Gedanke. Jetzt weiß ich, woher der Wind weht. Also, solche Gedanken kommen, aber das ist nicht primär. Du hast gerade gesagt, er sieht sehr gut aus. Ja. Könntest du dir auch einen Dreier mit ihm vorstellen? Haben wir alles schon vor ein paar Jahren versucht. Ich möchte es mir im Moment nicht vorstellen, nein. Nein, das nicht. Nein, es geht nicht um die Befriedigung meiner Bedürfnisse im Moment, sondern es geht darum, dass meine Frau glücklich ist und sich wohlfühlt. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie könnte sich das entwickeln? Oh, keine Ahnung. Der morgige Tag wird zeigen. Also heute, die letzte Nacht war sie auch schon drüben, und da war sie heute Morgen um 5, 5:30 war sie hier bei mir zurück, kam ins Bett gekrabbelt, alles schick. Wir haben nicht viel drüber geredet. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also nehmen wir mal an, das Ganze... Letztlich ziemlich wurscht, ich lasse das einfach kommen, ich lasse das einfach sich entwickeln. Naja, es könnte ja sein, dass sich das jetzt so entwickelt, dass sie quasi mit ihm zusammen ist, bei dir aber noch wohnt, oder teilweise noch wohnt, aber... das Herz nur noch bei ihm wirklich schlägt. Was dann? Bist du bereit, das auf Dauer? Bist du bereit? Nein, ich glaube ich das nicht. Aus verschiedenen Gründen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn, dann ist das Leben halt, geht das Leben halt diesen Weg. Das heißt, du würdest du sogar... habe ich das zu akzeptieren, ganz einfach. Oder einfach so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist. Und wenn sie sagt, ich würde lieber zu ihm rüberziehen, was dann? dann ist sie dort glücklicher und dann ist das doch okay, oder? Liebst du deine Frau? Sonst hätte ich ein falsches Verständnis von Liebe. Wenn Liebe sich mischen darf mit Eifersucht, dann kann es niemals Liebe sein. Du hast natürlich völlig recht. Und ich, wie gesagt, ich will dir, weiß Gott, nicht da irgendwelche üblen Gefühle einreden. Ich bin nur so platt. Und, ach Quatsch, nein, habe ich sowieso nicht. Und traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Ich freue mich, wenn sie morgen früh wieder da ist. Du bist ja völlig selbstlos. Vielleicht schon immer, keine Ahnung. Wissen die beiden, dass du anrufst? Morgen wissen sie es. Also die hören nicht zufällig gerade auch zu. Nein, die schlafen noch, habe ich gesagt. Ich habe ja gerade auf dem Balkon gestanden, rübergeguckt, Licht ist aus. Ach, ich weiß, weil er muss morgen sehr viel raus und nein, da habe ich also kein Problem. Habt ihr eigentlich Kinder? Nee, das erfahren sie aber. Habt ihr Kinder? Wer? Bitte? Ach so, ja, selbstverständlich, ja, natürlich. Ihr habt Kinder, ja. Wie viele Kinder und wie alt sind die? Also sie ist meine dritte Frau, ich habe mit ihr zusammen ein Kind und insgesamt habe ich drei. Und die sind alle aus dem Haus, also wir sind hier alleine. Mhm. Was würde das gemeinsame Kind sagen, wenn das jetzt so mitbekäme? Ja, der kennt unsere Verrücktheiten schon. Ach, der sagt, ach so, hey, ihr Alten, das ist euer Leben, ihr kommt schon klar damit und... Nee, der ist cool. Keine Sorge. Wäre sie auf der anderen Seite eigentlich genauso cool, wie du es bist? Nein, überhaupt nicht. Nein, du brauchst die Frage gar nicht zu Ende fragen. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Nein, gar nicht. Ich glaube, da ist, also, gibt's eine ziemliche Nulltoleranz. Ihrerseits. Ich versuche mich gerade in ihre Rolle zu denken. Okay. Vielleicht gelingt es uns ja gemeinsam. Naja, ich versuche mich in sie hinein zu versetzen, wenn ich sie wäre. Ich frage mich jetzt, wie ich das fände, wenn mein Kerl sagen würde, komm, mach, Hauptsache, du bist glücklich, geh rüber, geh kuscheln, schlaf auch ruhig miteinander und wenn das auch ganz lange dauert, Hauptsache, du bist glücklich. Ich überlege halt, wie ich das für mich so fände. Ja, und weißt du was, genau das habe ich zu ihr vor 3 Tagen gesagt. Selbst wenn ihr rummachen würdet, sage ich mal jetzt ein bisschen profan, ich hätte... glaube ich, letztlich kein Problem damit, weil er so ein zauberhafter Mensch ist, mit dem ich verheiratet bin. Das ist wichtig jetzt, dass ich aufgrund von Arbeit oder sonstigen gar nicht mehr, ich sag mal auch ein bisschen auf einen esoterischen Weg, bin gar nicht mehr so reden und so schnattern kann wie er und das geht sie rüber und die reden 4 Stunden ununterbrochen miteinander und ich bin dann eher so in der Stille und zurückgezogen und bei mir und ich weiß, dass ich kann das nicht. Ich will auch diese blöden Alltagsthemen nicht mehr so thematisieren. Dann lebst du auf einer höheren... Vielleicht ist das genau ihr oder ein Ventil oder eine Lösung für sie. Und okay. das weiß ich aber nicht, ob das Ventil oder Lösung ist. Du hast keine Verlustängste? Nein. Und wenn sie weg wäre, wäre es auch nicht wirklich. Und wenn sie gehen würde, wäre es dann auch egal. Nicht egal, das ist dann so. Es ist nicht egal, aber es ist dann so. Es ist für sie dann besser so, ja. Also ich nehme es mal so zur Kenntnis. Das ist natürlich eine höhere Ebene der Liebe. Wenn das wirklich so von tiefem Herzen ist, wie du es gerade schilderst, will ich dir das gerne abnehmen. Und das ist eine besondere Form der Liebe. Ich habe mir viel Gedanken über Liebe und Verliebtsein gemacht. Und ich glaube, dass wirklich Liebe heißt, den anderen verstehen. Mhm. Und dass alles andere, was die Leute heute unter Liebe verstehen, eher Verliebtheit und so eine Art haben wollen, brauche dich ist. Ja, natürlich. Dennoch, Heiko, das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich mir vorstelle, ich wäre deine Frau, bin ich hin und her gerissen zwischen zu denken, mein Gott, er ist ein Heiliger, auf der einen Seite, lass mich mal ausreden. Auf der einen Seite, er ist ein Heiliger, oder auf der anderen Seite würde ich denken, mein Gott, was ist das denn für eine Lusche? Ich kann machen, was ich will, und der kümmert sich überhaupt nicht um mich. Ich glaube, sie hat in 26 Jahren sehr gut kennengelernt, wer ich bin. Also, als Lusche, glaube ich, gehe ich bei ihr nicht durch. Naja, ich sage, es war nur so ein Gedankenspiel. Ich sage das auch nicht zu dir, bitte missverstehe das nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja, also erstaunlich, Heiko. Wenn ihr euer Leben so gut hinbekommt, ist das natürlich traumhaft. Keine ätzende Eifersucht, keine Szenen, keine Aggressionen. Was will man mehr? Also von meiner Seite zumindest. Und deswegen rufe ich auch an, um einfach mal zu sagen, was es so für komische Situationen gibt und wie man damit vielleicht auch umgehen kann. Also, weil ich glaube, eine der größten Probleme in der heutigen Welt ist dieses Scheiß-Haben-Wollen. Ja, natürlich. Immer dieses, meine Frau, mein Mann, was auch immer. Aber es ist eine Frau, ist ein Mann. Jetzt werden wir beide uns verabschieden und du kannst ganz... Nein, stopp. Nicht so flott. Okay. Und das heißt, du kannst dann ganz entspannt in deinem Schlafzimmer schlafen, während du weißt, dass Pünktchen. Ja. Warum jetzt die Sekunden des Zögerns? Weil ich kurz überlegt habe, in welche Welt ich mir dann gleich geistig verflüchtige, aber ich gehe dann einfach in mich und träume von was anderem. Also ganz, morgen, ganz. Und wenn ich morgen früh noch schlafe, ist sie da. Und also so ganz leicht fällt es dir doch nicht. Ich freue mich auf Sie morgen früh. Heiko, in diesem Sinne, ich danke dir für deinen Anruf. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Sagen wir es mal so ganz allgemein. Vielleicht hilft das einigen anderen deiner Zuhörer und Zuschauer auch noch ein bisschen auf dem Weg zu sich selber zu finden. Ich glaube, die sind ganz erstaunt jetzt. Alles Gute, Heiko. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, Jan. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, wenn es denn so wirklich ist, glaubt ihr es? Ich weiß es nicht. Hier ist Benjamin. Benjamin ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Hallo. So will ich das. Das ist aber freundlich. Ja, natürlich. Ich wende mich ja auch direkt an alle Zuhörer und Zuseher. Ich kenne das ja selber aus Moderationstätigkeit. Ah, du bist Kollege. Also zu dem vorigen Anrufer muss ich sagen, Junge, diese Haltung hätte ich mir damals in meinen jungen Jahren auch gewünscht. Aber so weit war ich damals noch nicht. Das ist echt Liebe. Ja, jetzt erklär mir erstmal, wer du oder was du bist. Du bist doch Moderator irgendwo. Kleinere Sachen für eine nicht GEMA-trächtige Sache. Aha. Ich moderiere auch und und ein bisschen darum geht's auch bei mir, beziehungsweise um das um ein Thema, das ist das wird dich wahrscheinlich genauso aufregen wie mich, Domian. Ich weiß ja, dass du, wenn es um Kinder geht, um Heranwachsende geht, um die Schützlinge geht, die wir haben, der sehr, sehr empfindsam bist und sehr hellhörig bist. Also folgendes. Soweit die Vorrede. Jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Wenn ich das Thema soziale Plattform nenne, werden sicherlich 75% deiner Zuhörer hellwach sein und sofort Facebook und alles und was weiß ich was im Kopf haben. Es geht aber auch noch viel, viel weiter. Und zwar um sowas wie Voice-Chat-Plattform. Falls dir TeamSpeak etwas sagt oder Mumble oder TeamTalk. Ja, pass mal auf, ich mach mal einen Vorschlag. Du sagst erstmal konkret, um was es geht und dann gehen wir in die Details. Über was reden wir? Also wir reden um den Umgang von Erwachsenen, Heranwachsenden mit Kindern und Heranwachsenden auf eben solchen Plattformen. Reden wir über Kinderpornografie? Das ist einer der kleinen Körner im Salzstreuer, die dazugehören, ja. Was ist das? Die Salzstreuer, die dazugehören? Ich sag's mal in Bildern, damit man sich ein Bild davon machen kann. Und zwar auf diesen Plattformen, die eigentlich dafür da sind, damit Menschen sich dort treffen, unterhalten können, austauschen können, miteinander zocken können, haben können, Musik machen können und so weiter. Ja. Zu denen solche genannten Sachen wie TeamSpeak und so weiter gehören. Okay. Da gehen leider seit gut anderthalb Jahren Sachen vor sich, Bereiche wie Jugendschutz verletzen, Bereichen wie dass die Achtung vor dem Gegenüber verletzen, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Sagen wir es mal ein bisschen einfacher. Da baggern Erwachsene Minderjährige an. Und das, das beobachtest du. Auch, ja. Auch deswegen, da gehen nämlich noch ganz andere Sachen, da werden Materialien rumgereicht, was heißt da wird dazu aufgerufen, Straftaten zu begehen. Du musst das mal ein bisschen, Nein, so geht das nicht. Du musst das schon konkreter machen. Da werden Materialien rumgereicht. Da kann sich das kein Mensch pass vorstellen. Auf. Wenn man sich in so einem Programm wie TeamSpeak einloggt, dann hat man da Kanäle, wie einem Radiosender. Benjamin, so geht das nicht. Ich muss das konkret alles verstehen. Okay. Was ist das? Über was reden wir? Ist das sowas wie Facebook? Gut, ich erkläre es dir. Ist es sowas wie Facebook? Also, pass auf. TeamSpeak ist ein Programm. Das lädt man sich auf seinen Computer. Mhm. Dann holt man sich ein Headset, Mikrofon und Kopfhörer, das, was du ja gerade trägst. Mhm. Und dann gibt man, sag ich mal, dann sucht man sich einen Server für, sag ich mal, für Spiele. Sagen wir mal Minecraft, ja, was ja viele Jugendliche spielen. Okay. Dann loggt man sich da ein, kommt in eine Eingangshalle, wird begrüßt meistens von einem Moderator oder einem Admin. Mhm. Und dann wird dann gesagt, pass auf hier, ne, das ist unser Server, was möchtest du denn machen? Ach, du möchtest spielen? Ja, dann gibt's Laberecken und sowas. Okay. Man rein. Grob kapiert. So, da geht man rein. Was? Okay, stopp. Das reicht mir aus. Ich glaube, das haben wir alle grob kapiert. Was genau beklagst du, was da passiert? Das, was ich vorhin gesagt habe, wenn sich dort dann Kinder und Heranwachsende aufhalten, man hört ja an der Stimme, dass es Kinder und Heranwachsende sind, dann gibt es dort auch Erwachsene oder ältere Menschen, die dann nichts anderes zu tun haben, als diese Kinder zu belästigen, was heißt belästigen? Leidigen. Und mit denen wirklich sehr, sehr, sehr, sehr unflätig umzugehen. Und das kriegst du denn als auch User, kriegst du mit? Jeder User, der auf sich auf solchen Plattformen ist, bekommt das mit. Okay. Jeder. Und das passiert unter den Augen der Verantwortlichen, Moderatoren und Administratoren, die dort verweilen. Okay, sehr bedauerlich, aber es scheint so zu sein und man schreitet nicht ein. Du hast aber gerade schon, du hast noch heftigere Vorwürfe gemacht. Es geht ins Kriminelle. Es geht ins Kriminelle. Dort treffen sich auch Leute oder wird auch mal offen darüber diskutiert und beratschlagt, wie man denn zum Beispiel anderen Usern Schaden zufügt, indem man zum Beispiel versucht, auf deren Computer einzubrechen, deren Internetanschluss zu beschädigen, Kreditkartennummern herauszubekommen, Namen im Facebook zu ergattern. Okay, verstehe. Sowas gibt es halt im Netz, in großer Menge. Was ist dein Anliegen? Mein Anliegen ist, ich möchte alle Benutzer und User und Gamer mal ein bisschen vom Kopf stoßen. Leute, wenn ihr hört, dass so etwas passiert, bitte, bitte, bitte, seht nicht dauernd weg, macht euch sofort daran, die Admins anzuschreiben, die Mods anzuschreiben. Machst du das? Ich mach das. Und ich habe auch gesagt, passt auf, Leute, ich fordere von euch, wenn sowas passiert und ihr wisst, dass solche Leute da sind, die Kinderpornografie, rumreichen. Ja, okay. Das ist verdammt nochmal zum LKA, zum BKA, zu den Kriminalbehörden. Okay, aber wir reden ja eigentlich von einer Selbstverständlichkeit. Richtig, das wird nicht gemacht, Domian. Okay, dann mach du's. Dann bist du jetzt hier, hältst du die missionarische Flagge hoch und dann machst du das. Ja, ich habe da auch andere Kollegen, wir bemühen uns darum, also auch wirklich zur Stelle zu sein und da vorzuschreiten. Okay. Aber das Problem dabei ist folgendes. Das ist jetzt keine Geschichte, das ist nicht ausgedacht. Wenn wir dann uns an Admins wenden und sagen, pass mal auf, der und der, der was? Was machen wir jetzt? Ja, der wird erstmal gebannt. Ja, damit ist die Sache aber nicht außer Welt. Dann kommen so Ausreden wie, ja, wir können da aber nichts machen. Und das muss man ja erstmal beweisen können. Okay, Benjamin, ich kann dir da gar nichts drauf antworten, weil du erzählst das jetzt so, vielleicht erzählt ein anderes ganz, ganz anders. Deswegen lass uns das mal ein bisschen abbrechen. Wenn dich so etwas sehr ärgert, dann mach es, dass du zumindest zu Wort kommst und melde dich bei den entsprechenden Stellen. Und mehr kannst du nicht machen. Was sollen wir jetzt noch groß darüber reden? Ja, kann man nicht machen. Und ich möchte einfach andere dazu anhalten, zu reagieren. Okay, das haben wir gerade schon gehört. Okay. Also reagieren, du machst es in dem Bereich, in dem du das kannst und in dem Rahmen, in dem du agieren kannst. Und mehr kann man nicht machen. Gut, nehmen wir das mal so hin. Benjamin, du Engagierter. Ja, ich hoffe, dass da einige Leute jetzt vielleicht sich ein bisschen mit engagieren und dass man da ein bisschen ein paar Leuten helfen kann. So denke ich das auch. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Dankeschön, euch auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht und Morgen heißt unser Thema, ich kann nicht verzeihen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die generell Schwierigkeiten haben zu verzeihen und gerne mit Menschen, die eine bestimmte Tat nicht verzeihen können. Also vielleicht zum Beispiel, dass man euch angelogen hat, dass man euch Gewalt angetan hat, dass jemand sehr hinterhältig zu euch war. Vielleicht seid ihr auch Opfer eines sexuellen Missbrauchs und sagt, dieses kann man nie und nimmer vergeben und verzeihen, was auch immer. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, über das Thema Verzeihen. Ich kann nicht verzeihen. Wenn ihr gerne auch mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen vor der Sendung oder gerne schon ab jetzt per Mail domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Ich kann nicht verzeihen, unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Kerstin. Kerstin ist 23. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen an alle Zuhörer und an alle Leute, die das sehen gerade. Sehr freundlich. Jetzt haben wir damit, der Benjamin hat damit angefangen. Also ist das sehr nett von dir, dass du das aussagst. Ja. Kerstin, um was geht's? Also mein Problem ist, dass ich einfach keine Grenzen setzen kann. Also ich bin so in meinem Bekanntenkreis im beruflichen Bereich so der seelische Mülleimer. Mhm. Also ich höre mir alle Probleme von den Leuten an, aber auch wenn es mir bis Oberkante steht, ich bin für alle da und ich kann einfach nicht abschalten. Mich beschäftigen dann Probleme. Und kannst auch nicht irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, ich möchte nichts mehr hören, ich muss jetzt für mich sein. Das kannst du nicht sagen. Genau. Weil ich halt das von ganz, ganz früh gelernt habe, immer präsent zu sein. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie und für lernt mich man, ist halt, lernt man in einer Alkoholikerfamilie immer präsent zu sein? Mir wurde das so vorgelebt. Also ich musste immer funktionieren, ich musste immer 110% geben und ja. Mhm. Meine Eltern haben mehr oder weniger das, was sie nicht geschafft haben, auf mich projiziert, so in die Richtung, naja, du hast zu funktionieren, du musst aufs Gymnasium, du musst das und jenes, aber die haben halt einfach nicht bedacht, dass ich zwar sensibel bin, aber dass ich halt einfach auch körperliche Einschränkungen habe, die durch diese Schädigung, durch den Alkohol in der Schwangerschaft entstanden sind. Welche körperlichen Einschränkungen sind das? Ich habe Inkontinenz, ich habe eine Hörschädigung, ich bin psychisch total im Arsch, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Moment, langsam. Du bist inkontinent, das heißt, du kannst den Stuhl nicht halten oder auch den Urin? Ich kann den Urin nicht halten. Und das ist halt einfach schon seit der Geburt so. Und es ist halt verdammt schwierig, dann ich habe eh selber mit mir Probleme, aber ich bin halt dann so selbstlos wie der Mensch, der der vorher schon in der Leitung war. Und ja, also ich bin da auch total selbstlos und höre mir das dann an. Und du hast gerade gesagt, dass du eine posttraumatische Störung hast. Was genau meinst du damit? Ich sehe Dinge von früher, die mir angetan wurden. Also ich hat man dir angetan? Also ich wurde von meinem Erzeuger missbraucht und vergewaltigt und ich kann mich nur an einmal erinnern und des Öfteren wurde ich auch von seinem Vater grenzüberschreitend wehgetan. Also er hat mich angefasst, er hat seinen Penis an mir gerieben und hat dadurch halt ziemlich extreme Würgegefühle bei mir ausgelöst. Ja. Und bist du bei diesem Erzeuger und deiner Mutter aufgewachsen? Bis zum 8. Lebensjahr, dann bin ich in ein Kinderheim gekommen. Ja, und bist dann bis zu deinem Erwachsensein im Kinderheim geblieben? Ich bin dann zu Pflegeeltern gekommen, wo es mir richtig gut ging, aber ich hatte halt Heimfahrten und immer bei diesen Heimfahrten war halt immer so dieses, ich habe gemerkt, wie diese zwei Typen, also Arschlöcher, Entschuldigung, halt mich immer aufgezogen, aber mit ihren Blicken aufgezogen haben und ich dachte mir, das darf nicht wahr sein. Aber und real ist dann später nichts mehr passiert? Nee, aber ich habe mich halt dann aufgrund von dem, dass ich halt mich nach Liebe und Geborgenheit gesehnt habe, so ein Stück weit auch als erstes halt in Chats geflüchtet habe, wo ich dann Typen kennengelernt habe, die mich schlussendlich dann zur Prostitution gezwungen haben. Ich war zwischen 13 und 15 in der Kinderprostitution tätig in im Ausland halt, wurde immer abgeholt und das heißt, ja. Mit deinen zarten 23 Jahren hast du schon extrem viel und extrem schlimme Sachen erlebt. Ja. Was machst du heute? Was tust du? Bist du berufstätig? Ich versuche mich ins Berufsleben zurückzukämpfen. Ich war bis Ende Juli diesen Jahres in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme und habe mich so gefreut, dass ich vielleicht eine Ausbildung schaffen kann. Mhm. Aber das hat nicht geklappt. Ich schaffe keinen 8-Stunden-Tag. Mhm. Und mir wurde dann von den Seiten des Bildungsträgers wurde gesagt, naja, Agentur für Arbeit, naja, wir können dir leider keine Ausbildung vermitteln. Ja. Und lebst du alleine zurzeit? Ich wohne in einer Vierer-WG in einem Langzeitwohnheim für chronisch psychisch kranke Menschen. Ich verstehe. Bist du denn auch noch oder immer noch in einer psycho- oder psychiatrischen Behandlung? Mittlerweile wieder. Mhm. Also ich gehe regelmäßig zum Psychiater. Ich habe mich jetzt um eine Traumatherapie gekümmert, die ich ab nächster Woche anfangen werde und habe auch einmal in der Woche Ergotherapie. Ja. Weißt du, Kerstin, aber nicht genau das wollte ich nämlich gerade vorschlagen. Wir haben mit dem relativ harmlosen Thema angefangen, dass du dich so nicht abgrenzen kannst und immer so das offene Ohr bist für alle Menschen und sind jetzt wirklich sehr in die ernste Vergangenheit deiner Persönlichkeit gekommen. Und eine solche Traumatherapie halte ich nach dem, was du hast mir wahrscheinlich nur ganz wenige Sachen jetzt erzählt von all dem, was passiert ist. Ja, es ist vielleicht ein Hundertstel, was ich gerade erzählt habe. Ja, es ist ganz wenig. Insofern glaube ich, dass so eine Traumatherapie auf jeden Fall das Richtige ist. Und ich möchte dir gerne unbedingt auch noch die Fachmeinung meiner Psychologin anbieten. Okay. Weil ich glaube, dass du bist ja schon auf dem guten Wege und du scheinst ja auch in ganz guter Umgebung jetzt zu sein, dass du sehr gute professionelle Hilfe brauchst. Dann wird sich vielleicht auch das Problem, über das wir am Anfang gesprochen haben, wird sich vielleicht auch von alleine erledigen, wenn du diese gute therapeutische Betreuung hast und Behandlung hinter dir hast. Ich schlage vor, liebe Kerstin, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und die Sabine kann in Ruhe das mal mit dir beraten, was man da noch tun kann. Okay. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute, dass du das schaffst und dass es gut geht demnächst in deinem Leben. Ja? Ja, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Domian, und bei dem ganzen Team, was hinter dir steht. Und danke. Ne? Ich danke dir für die netten Worte, liebe Kerstin. Alles Gute, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. Hier ist Matthias. Matthias ist 19. Guten Morgen, Matthias. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Und über was reden wir? Ja, wir reden glücklicherweise mal über ein nicht so ernstes Thema. Ja. Und zwar geht es um ein Hobby, was mich seit Kindheitstagen an nicht mehr losgelassen hat, und zwar Kirchenglocken. Kirchenglocken? Ja, Kirchenglocken, in der Tat. Ein ungewöhnliches Hobby für einen 19-Jährigen. Ja, es ist sehr ungewöhnlich und was natürlich auch schwierig ist, man hat wenig Altersgenossen, die sich dann auch für dieses Thema interessieren, ne? Ich kenne nicht mal Ältere, die sich für Kirchenglocken so interessieren, dass sie sagen, nicht? Das ist mein Hobby, ne? Oh, ja, gut. Es gibt schon einige, ne? Aber glaube ich schon, sind, ja. Aber erzähl doch mal, was heißt das, mein Hobby ist, du kannst ja keine Kirchenglocken sammeln. Was heißt das konkret? Naja, sammeln könnte man sie schon, aber als Objekte sammle ich halt nur kleinere Glocken, aber hauptsächlich mache ich halt Tonaufnahmen und Filmaufnahmen davon. Ach so. Und stelle die dann auf YouTube, also um dann auch der Öffentlichkeit mal ein wenig Interessantes zu bieten bezüglich Glocken, ne? Du weißt, dass wir hier aus Köln senden und Luftlinie hier von meinem Studio sind es vielleicht 500 Meter zu unserem großartigen Kölner Dom. Was hältst du von den Glocken des Kölner Doms? Gut, als allererstes muss ich sagen, die Einzelglocken, also die Glocken an sich, sind sehr interessant. vor allem die Glocken Pretiosa und Speziosa, die beiden großen spätgotischen. Mhm. Klanglich sind die auch toll gelungen, aber der dicke Pitta ist natürlich so ziemlich eigentlich die Glocke, die eigentlich so das Geläute in erster Linie, ja, was heißt hörenswert macht, aber es ist einfach Wahnsinn, weil durch diese Glocke bin ich ja auch zu meinem Hobby gekommen. Bist du Kölner? Ich bin kein Kölner, ich komme aus Übach-Palenberg. Wo liegt das? Das ist in der Nähe von Aachen. Ah, okay. Ah, natürlich. Klar, was frag ich? Das ist also noch eine gute Strecke weg, ne? Ich verstehe. Also der dicke Pitta, muss man den Nicht-Kölner sagen, ist wirklich eine sehr spektakuläre Glocke, die nur zu bestimmten Anlässen geläutet wird und dann dröhnt durch die ganze Stadt. Genau. Aber gut, durch den neuen Klöppel hat der Pitta halt doch ziemlich an Klang verloren, muss man schon sagen. Ne? Weil der alte ist ja rausgeflogen vor ein paar Jahren. Das ging ja auch groß durch die Presse. Genau, ne? Da hat es einen Schlag gegeben. Also ich mag schon, du hast eine gute Meinung von den Glocken unseres Doms in Köln. Aber es gibt andere wunderschöne Geläute in Köln. Ja. Das wollte ich fragen. Auch. Ja, welche? Zum einen St. Ursula, die Basilika St. Ursula und St. Pantaleon. Ja. Alles sehr schöne Kirchen. Schöne Kirchen und die Geläute sind natürlich auch fantastisch. So, obwohl St. Pantaleon nur 4 Glocken hat, aber das Geläut, das geht runter wie Butter. Also wenn man das erstmal gehört hat, Gänsehaut. Natürlich Gänsehaut pur, das kann man schon gar nicht mehr in Worte fassen eigentlich, weil es ist zum einen die Tonfolge dieses Geläutes ist sehr ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite die Wirkung an sich. Was macht ein gutes Glockengeläut aus? In erster Linie der Charakter, der Klangcharakter eigentlich. Eine Glocke muss nicht unbedingt schön klingen. Wenn man sich Glocken aus dem Mittelalter anhört, so die um 1200 gegossen worden sind zum Beispiel, die scheppern ja meistens einfach nur. Und aber gerade dieser Klang, der fasziniert mich eigentlich, weil man eigentlich Glocken hört, die schon Menschen vor 800 Jahren so gehört haben. Stimmt, das ist faszinierend. Wie wir heute hören. Ja, das stimmt. Und wenn man bedenkt, was die schon alles durchgemacht haben, den 30-jährigen Krieg, Wahnsinn. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Ja. Ne? Gehen wir mal jetzt über Köln hinaus. Ja. Aber wir bleiben mal in Deutschland. Du bist Glockenkenner. Wo sind die schönsten Glocken? Wo ist das schönste Glockengeläut? Das Schönste, was ich bislang gehört habe, hängt im Dom zu Minden. Zu Minden? Genau, in Minden. Ganz oben, im nördlichsten Zipfel. Da hängt also im Dom ein Geläut bestehend aus 13 Glocken. Das ist also zahlenmäßig das größte in Nordrhein-Westfalen. Aber klanglich ist es einfach umwerfend, muss man ganz ehrlich sagen. Die Glocken sind nicht alt. Die ältesten von 1993 und die jüngsten von 2011. Das ist also über die Jahre hinweg so aufgebaut worden. Aber bedeutet dieses Hobby, dass du sehr viel durch die Lande reist und eben die Aufnahmen machst? Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also ich hatte erst vor kurzem wieder Besuch aus der Schweiz und wir sind dann in Westfalen rumgefahren, haben da wieder einige Geläute aufgenommen. Also man kommt da wirklich in die entlegensten Winkel der Erde, von denen man nie gedacht hat, dass die existieren. Das heißt, du warst auch schon gut im Ausland und hast dir das angehört? Durchaus, ja. In Holland unter anderem, in Belgien schon, in Ostbelgien. Ja. In Italien auch? In Italien war ich auch, aber ich habe da keine vernünftigen Aufnahmen gemacht. Aber da hast du ja noch viel Arbeit vor dir und viele Möglichkeiten der Aufnahmen, die du machen kannst. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als du zum ersten Mal aufmerksam wurdest und dachtest, ach, das ist ja toll? Das war mit 3 Jahren. Mit 3 Jahren? Mit 3 Jahren. Das war also das Erlebnis im Kölner Dom. Vielleicht die Vorgeschichte dazu. Mein Großvater, der war Kirchenrestaurator. Ah. Und der hat mir als kleines Kind immer was vom Kölner Dom erzählt. Mhm. Gut, und ich fand das natürlich auch ganz toll, ne, weil als kleines Kind macht man sich ja keine Gedanken darum, mit was man sich beschäftigt eigentlich wirklich, ne, gerade in dem Alter nicht. Und ich bin dann mit meinen Eltern hingefahren und es gibt ja die Möglichkeit, auf den Südturm raufzuklettern. Mhm. Ne? Man kann also ganz raufgehen und es gibt auch eine Zwischenstation, das ist die Glockenstube. Mhm. Das musst du dir ja natürlich vorstellen, als 3-jähriger Junge gehst du da rein und siehst auf einmal den dicken Pitta vor dir, ne? Mhm. Und so eine 24-Tonnen-Glocke, gut, das beeindruckt einen dann natürlich schon, ne? Aber das ist halt so. Das ist ja lustig, so fing's an mit 3 Jahren. Ja, das ist das Erlebnis, was mir noch im Kopf geblieben ist und eigentlich sogar noch die früheste Kindheitserinnerung, die ich habe. Und so, also, dass ich da vor dieser Glocke gestanden habe. Und dann ging das immer weiter und immer intensiver und... Es ging immer weiter intensiver und irgendwann habe ich auch rausgefunden, es gibt nicht nur das Kölner Domgeläut, es gibt auch andere Kirchen, die schöne Geläute haben. So, jetzt bist du 19 Jahre alt, was machst du im Moment? Ich bin Abiturient. Du bist Abiturient. Ich bin also auf einem katholischen, Internat in Bayern. Hab zurzeit also noch Ferien. Aha. Und aber gut, wie schon gesagt, Glocken ist halt sozusagen das Hobby nebenbei. Mit diesem Hobby und katholisches Internat und dem großen Interesse überhaupt für all diese Dinge. Mhm. Wie wär's denn mit einem Theologiestudium? Ja, sagen wir mal so. Theologie ist an sich ein interessantes Fach, aber es wäre doch mein Wunsch, dann doch später das Hobby zum Beruf zu machen. Ah, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ja, also ja. Ich habe im letzten Jahr einen Lehrgang begonnen zum Glockensachverständigen. Das ist also auch ist keine anerkannte Berufsausbildung in Deutschland, aber... Aber du könntest doch Glockengießer werden. Das ist doch sicher noch ein Ausbildungsberuf, oder? Ja, das ist ein Ausbildungsberuf, aber es rentiert sich nicht mehr. Weil der Markt einfach schon überfüllt ist eigentlich mit Glockengießereien. Und in Deutschland hat ja erst im letzten Jahr eine zugemacht, die Firma Perner in Passau. Das ging auch groß durch die Presse, weil das eine Gießerei war, die eigentlich schon eine über 400-jährige Familientradition aufweisen konnte. Mhm. Sag mal, wenn du so mit Gleichaltrigen zu tun hast, finden die dich nicht ein bisschen merkwürdig? Sagen wir mal so, in der Grundschule hatte ich ein wenig Probleme damit. Die fanden das wirklich äußerst merkwürdig. Ne? Ja. Aber mittlerweile ist es eigentlich in Ordnung. Also die Leute, die lachen da nicht mehr drüber, die sind meistens eigentlich eher fasziniert, weil die dann denken, Kirchenglocken, was ist daran interessant? Warum also Matthias, ich mag merkwürdige Leute. Ich finde das ein interessantes Hobby, was du da hast. Und schön, dass du mal ein bisschen davon erzählt hast. Und ich hoffe, dass du beruflich dann irgendwie in eine Richtung kommst, wo du sehr viel dann mit Glocken oder Ähnlichem zu tun haben wirst. Ich hoffe es mal. Alles Gute. Mal schauen, was sich ergibt. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss. Danke nochmal, ne? Ciao. Tschüss. Und hier ist noch Yannick. Yannick ist 21. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yannick. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil ich in letzter Zeit immer gewalttätiger werde. Mhm. Besonders meinem Freund gegenüber. Dein also Freund? Du lebst in einer schwulen Beziehung? Ja. Genau. Was heißt gewalttätiger? Was machst du? Ich habe die letzten Male oder bei den letzten größeren Streits auch mal zugehauen. Wie genau? Am Anfang war es halt eher so gegen die Schulter mal ein Schlag oder so. Mhm. Und zum Ende hin bin ich so weit gegangen, dass ich auch ins Gesicht geschlagen habe. Der letzte Streit war jetzt vor einer Woche und da habe ich ins Gesicht geschlagen. Das war ziemlich doll ins Auge mit ein kleines Stück aufgeplatzt und ein bisschen auch, also das Auge war komplett blau, Feilchen und er ist natürlich berufstätig und ja, das war... Hatte viel Folgen für ihn jetzt im Beruf gehabt und für mich auch. Also für mich nicht im Beruf, aber so geistig. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie ich damit... Was heißt geistig, Folgen? Ja, ich habe ihm jetzt gesagt, dass ich erstmal die nächste Zeit keinen Kontakt haben möchte. Mhm. Wie hat er denn zunächst darauf reagiert? Er lag fassungslos auf dem Sofa und wusste nicht, was er machen sollte. Mhm. Also war ziemlich geschockt und... So, dann hast du jetzt gesagt, du möchtest keinen Kontakt mehr haben. Erstmal nicht, nein. Warum? Wie soll ich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich liebe ihn immer noch, nach wie vor. Und, hast du dich bei ihm entschuldigt? Natürlich habe ich mich entschuldigt. Ich habe auch danach geweint. Er auch. Bist du auch gewalttätig anderen Menschen gegenüber? Nicht direkt, also eigentlich nur ihm. Was glaubst du, woher das kommt? Was ist die Ursache? Ich weiß es jetzt nicht. Ich denke mal, das ist deshalb so, weil ich mir nicht anders helfen kann in dem Moment. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also. Beschreib mal die Situation, wenn du kurz vor diesem Gewaltausbruch stehst. Was für ein Selbstempfinden hast du dann? Das sind meistens Verlustängste und meistens hab ich halt Angst um die Beziehung. Entscheidest du dich für das Schlagen oder hast du den Eindruck, dass du eher so in Trance bist und es läuft alles so ab? Also ich, mein Problem dabei ist, dass ich denke, dass er weiß, dass er mich in der Hand hat, weil er weiß, dass ich ihn sehr liebe. Und ich denke, dass er meint, dass er könnte alles machen mit mir. Mhm. Und das ist halt, wenn ich zuschlage, ist es meist, glaube ich, deshalb, weil ich weiß, anders kann ich ihn gar nicht bestrafen, in Anführungszeichen. Mhm. Anders kann ich ihm gar nicht wehtun. Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit einem Jahr. Mhm. Und am Anfang war das noch nicht so? Nein, das ist erst im letzten halben Jahr so. Gab es so etwas schon mal in anderen Beziehungen? Nein. Mhm. Ich habe jetzt zwei Beziehungen, eine 1 Jahr und 6 Monate und eine 2 Jahre gehabt. Und das ist meine dritte Beziehung. Und in den Beziehungen davor war es gar nicht so. Also da hatte ich auch nie Probleme gehabt. Da war es immer so, dass ich eigentlich dabei alles machen konnte quasi und man mir hinterhergelaufen ist, mir alles hintergetragen hat. Das ist jetzt nichts, was ich wieder haben möchte. Darum geht's nicht. Mhm. Aber da kam es nie dazu. Aber jetzt hast du fast das Gegenteil, nämlich dass er eigentlich der Stärkere manchmal ist und du dich dann nur noch in dieser Art und Weise meinst, wehren zu können. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Mhm. Genau. Du hast dich jetzt erstmal getrennt. Was sagt er dazu, zu dieser Trennung? Er möchte das nicht. Also meldet sich ununterbrochen per SMS und versucht anzurufen und alles Mögliche. Er ist jetzt eine Woche geschäftlich im Hotel, in einem ganz anderen Ort und hat geschrieben, dass er jetzt morgen das abbrechen möchte und vorbeikommen möchte. Ja, hast du darüber nachgedacht? Habt ihr gemeinsam darüber nachgedacht, dass ihr gemeinsam mal zu einem Therapeuten geht? Nein, gar nicht. Finde ich in diesem Fall eigentlich sehr angebracht. Ja. Du reflektierst das sehr gut, dir tut es leid, du kannst es auch irgendwie erklären, warum das so passiert. Ihr liebt euch, er möchte auf jeden Fall auch gerne mit dir zusammen sein. Das heißt, von beiden Seiten ist da ein starker Wille, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Wenn ihr zusammen mit einem guten Therapeuten sitzt und das alles mal auf den Tisch legt, was da abgeht zwischen euch beiden, glaube ich, dass ihr eine Chance habt, das hinzukriegen. Manchmal funktioniert das überhaupt nicht mehr mit diesen paar Therapien, aber in diesem Fall scheint mir das sehr, sehr gut möglich zu sein. Ich hab einfach nur die Angst, ich glaube, es liegt vielleicht auch an was anderem, dass er so mit mir spielt in manchen Sachen. Ich bin mit 21 schon ziemlich erfahren, was Beziehungen angeht. Ich bin eigentlich Beziehungsmanager schon 2 gehabt vorher und bin eigentlich auch jemand, der lange Beziehungen führt, er nicht. Mhm. Ich bin seine erste Beziehung im ganzen Leben jetzt überhaupt mit einer Frau, mit einem Mann vorher hatte noch keine gehabt. Und ich glaube, er bildet sich das irgendwo auch ein, dass er mich liebt. Weil viele Sachen tut er, wo man sagt, okay, die macht man nicht, wenn man einen liebt. Mhm. Aber weißt du, genau solche Aspekte oder solche Eindrücke, die legst du in Anwesenheit eines Fachmannes auf den Tisch. Und dann kann man in der Regel noch viel besser darüber sprechen, als wenn du mit ihm unter 4 Augen darüber sprichst. Ich empfehle es euch, weil ihr nichts zu verlieren habt. Es ist zumindest ein Versuch wert, das so zu machen. Wenn das in der Dreierkonstellation nicht funktioniert, rate ich dir, oder wenn du das vielleicht zuerst machen möchtest, dass du alleine mal zu einer Beratung gehst. Aber ich finde, es muss irgendwas Korrigierendes von außen dazu gesteuert werden, damit ihr das schafft. Okay. Lieber Janik, wir geben die Sendung gleich rum. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir rufen dich jetzt nochmal an und meine Psychologin gibt dir mal so ein paar Adressen noch an die Hand, wohin du dich oder ihr euch wenden könntet. Okay. Okay? Das wäre ganz nett. Danke. Das machen wir sehr gerne und ich wünsche dir und euch natürlich viel Glück und alles Gute, Janik. Wir melden uns gleich. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend dir noch. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Andreas Fulford und morgen heißt unser Thema: Ich kann nicht verzeihen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die generell große Schwierigkeiten haben zu verzeihen und mit Leuten, die eine ganz bestimmte Tat, die ihnen widerfahren ist, nicht verzeihen können. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer, unter unserer bekannten Nummer oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, bis morgen. Bye, bye. Ciao.